Genosse Kim Jong-un schickte den ausländischen Partei- und Staatsführern, die anlässlich des 68. Gründungstages der Demokratischen Volksrepublik Korea an ihn Glückwunschtelegramme und Briefe gerichtet hatten, Antwortadressen. Unter ihnen sind der erste Sekretär des ZKDAKP Kubas und Vorsitzende des Minister- und Staatsrates der Republik Kuba, der Generalsekretär des ZK der Laotischen Revolutionären Volkspartei und Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos und weitere Partei- und Staatschefs von Iran, Portugal, Namibia, Tansania und Äthiopien. Genosse Kim Jong-un wandte sich auch an den gemeinsamen Vorsitzenden des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds, den UNO-Generalsekretär und den Vorstandsvorsitzenden des Internationalen Sozialideologie-Instituts mit Antwortprogrammen. Darin sprach er ihnen seinen tiefen Dank dafür aus, dass sie ihn zum Gründungstag der PVRK herzlich beglückwünscht hatte. Dann äußerte er seine feste Überzeugung davon, dass die ausgezeichneten Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen der TVRK und diesen Ländern auch künftig weiter ausgebaut werden und wünschte ihnen große Erfolge bei der Arbeit.